Wir nehmen das Handteil. Ja, weil unser Gott ist Sieger, ja. Jesus ist der Sieger, ja. Wir nehmen das Land ein, ja. Wir nehmen das Land ein. Sag mal, ich nehme das Land ein. Sag mal zu deinem, der neben dir steht, du nimmst das Land ein. Ich nehme das Land ein. Sag mal zum Lobpreisteam, ihr nehmt das Land ein. Ihr nehmt das Land ein. Zum Livestream, ihr nehmt das Land ein. Zum Hans-Peter an der Technik, du nimmst das Land ein. Ja, genau. Und dann nehmen wir unseren Platz ein. Ich weiß gar nicht, da kommt er. So, herzlich willkommen. Und dann haben wir ein Potpourri von coolen Predigern. Heute Abend, ich weiß gar nicht, wer anfängt. Tobi, du? Fängst du an? Tobi fängt an. Freut euch auf den Landeinnehmer, Tobi. Wir nehmen das Land ein. Weißt du, Gott hat ein ganz neues Jahr vorbereitet. Das heißt, er hat ganz neue Sachen wieder für dich vorbereitet. Weil, weißt du, bei Gott ist der Schöpfer von Himmel und der Erde und da ist immer Wachstum. Immer Wachstum. Bei Gott ist immer Wachstum. Ja? Deswegen ist es für uns auch so, für uns gibt es kein Zurück, sondern für uns gibt es immer nur vorwärts. Ja? Also das spiegelt sich auch in der Welt nieder, wenn du einfach dir diese Gesellschaften und auch die Wirtschaft anschaust, weißt du, jeder Wirtschaftsbetrieb ist auf Wachstum ausgerichtet, ja, weißt du, kein Wirtschaftsbetrieb denkt sich, ja, nächstes Jahr oder dieses Jahr machen wir einfach mal miese, ja, wirst du nicht erleben, ja, weißt du, weil es ist Wachstum da, weißt du, es geht immer vorwärts und es ist wirklich so, wie es Andreas gesagt hat, es ist neues Land vorbereitet für dich, neues Land. Dieses Jahr hat Gott neues Land für dich vorbereitet, wo du deinen Fuß draufstellen sollst. Ja, weißt du, dass er Land vorbereitet hat für dich, ist gleichzeitig auch eine Aufforderung an dich, wirklich vorwärts zu gehen, ja, vorwärts zu gehen und dieses Land einzunehmen, ja, wirklich, wirklich einzunehmen, wirklich mutig, du hast auch schon gehört, mutig zu sein und wirklich dieses Land einzunehmen, deinen Fuß drauf zu stellen, weißt du, jetzt einfach in dieser Zeit des Jahreswechsels, weißt du, da beschäftigst du dich vielleicht auch ein bisschen damit, weißt du, das alte Jahr lässt du ein bisschen Revue passieren und du hast einfach einen Ausblick einfach auf das neue Jahr und du schaust einfach, was hat Gott für mich persönlich vorbereitet und was will Gott einfach dieses Jahr, ja? Und wenn er dir Dinge zeigt, dann stehst du einfach deinen Fuß schon drauf. Im Geist nimmst du dieses Land ein, ja? Vielleicht hat er dir gezeigt, weißt du, dass, ja, Gehaltserhöhung für dich dieses Jahr drin ist, weißt du? Dann stellst du dich da drauf, ja? Dann nimmst du dir das und sagst, Herr, ich nehme diese Verheißung an, ja? Oder er zeigt dir einfach auf und sagt dir, wie viele Leute du dieses Jahr zu Jesus führen wirst, ja? Du weißt vielleicht vom Verstand noch gar nicht, wie das funktionieren soll und wo du die Leute vielleicht überall treffen sollst, ja? Aber du nimmst es dir, ja? Du stellst dich einfach drauf, du ergreifst es im Glauben, ja? Weil Glauben ist einfach unsere Währung. Glauben ist unsere Währung, ja? Wir bedienen uns aus Glauben dieser Dinge, aus Glauben, weißt du, nehmen wir uns die Dinge, reißen sie runter aus dem Himmelsreich, wir reißen sie aus Glauben runter, ja, weißt du, wir ergreifen sie, ja, wir sind nicht passiv, ja, wir sind nicht passiv, ja, wir stehen nicht da und sagen, Herr, du weißt, neues Jahr hat begonnen, ich erwarte Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3, ja, weißt du, das ist nicht unsere Sache, ja, sondern Gott, er möchte wirklich mit uns zusammenarbeiten. Er möchte uns Dinge schenken, ja, aber er möchte, dass wir es wirklich aktiv ergreifen, dass wir uns draufstellen, uns die Dinge nehmen, weißt du? Und wenn das letzte Jahr für dich vielleicht nicht so gut gelaufen ist, weißt du, dann nimmst du einfach dieses Jahr und sagst, jetzt ist alles neu. Ja, weißt du, das ist nichts, was irgendwie, wo du einen Jahreswechsel für brauchst, sondern du kannst jeden Tag einfach die Gnade Gottes ganz neu in Anspruch nehmen. Du kannst jeden Tag einfach oder jede Sekunde, jede Minute, wann auch immer, du kannst jeden Moment kannst du einfach sagen, ich lasse das Alte hinter mir und ich gehe einfach vorwärts in das, was Gott Neues für mich vorbereitet hat. Weißt du, das ist die gute Nachricht, ja? Wie es schon steht in 2. Korinther 5,17, ist jemand in Christus, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Also es ist neu geworden. Für dich ist alles neu geworden. Ja, du kannst wirklich jederzeit das Alte abschütteln und kannst das Neue ergreifen. Ja, und du kannst sagen, ich gehe in diesem Jahr von Herrlichkeit zu noch größerer Herrlichkeit. Ja, und ich lasse in diesem Jahr all das, was vielleicht mich krankheitsmäßig angegriffen hat, das lasse ich hinter mir und ich gehe wirklich in göttlicher Gesundheit in dieses neue Jahr. Ja? Oder ich lasse all den Mangel, den ich vielleicht letztes Jahr hatte, den lasse ich hinter mir und ich gehe mit göttlicher Versorgung in dieses neue Jahr. Ja? Du ergreifst dir die Dinge. Ja? Weißt du, und ich will dich einfach ermuntern, weißt du, das gleiche im Jahresanfang zu machen. Ja, du musst nicht bis Februar, März, April oder was auch immer warten. Ja, du kannst dir jetzt gleich Anfang des Jahres kannst du es dir ergreifen. Ja, und Gott ist auch nicht sauer auf dich, wenn du dir mehrere Dinge gleichzeitig ergreifst. Ja, weißt du, das ist auch eine gute Botschaft. Weißt du, du kannst dir einfach das ergreifen, was du von Gott auch willst, ja, du kannst auch deine Wünsche einfach ihm äußern und sagen, Herr, ich will dieses Jahr neues Auto, ja, oder um es jetzt nicht nur materiell alles zu machen, weißt du, ich will dieses Jahr neue Bekanntschaften und neue Freundschaften knüpfen, auch auf geistlicher Ebene, ja. Weißt du, du kannst diese Dinge, kannst du dich einfach danach ausstrecken, kannst du die Dinge einfach ziehen, ja. Und er will dich so gern beschenken. Er will dich so gern beschenken, ja. Und was er mir auch aufs Herz noch gegeben hat, einfach für nicht nur für dieses Jahr, sondern glaube ich, es gilt sowieso immer, weißt du, im Hier und Jetzt zu leben. Also es ist sowieso, wir sollen ja nicht aus Sorgen heraus oder aus Angst heraus irgendwas machen, ja. Und sowieso, weißt du, alle Sorgen, wir werfen sie auf ihn, ja. Aber wirklich im Hier und Jetzt zu leben, in dieser Situation jetzt, weil in der Welt, du kannst dich mit so vielen Dingen beschäftigen, ja. Du kannst den Fernseher laufen lassen, kannst nebenher irgendwas am Handy suchen und dann noch mit irgendjemandem dich unterhalten, der im selben Raum mit dir ist. Ja? Du kannst einfach versuchen, du kannst versuchen, Dinge gleichzeitig zu machen, aber ich glaube, Gott möchte einfach, dass wir uns wirklich im Hier und Jetzt bewegen. Ja? Im Hier und Jetzt uns wirklich auf eine Sache ausrichten, ja? In allererster Linie sich auf ihn auszurichten. Wenn du Zeit hast, einfach Gemeinschaftszeit mit ihm, wenn du Zeit mit ihm verbringst, tu einfach alles andere weg. Ja? Also dein Handy legst einfach in großem Sicherheitsabstand. Ja? Nimm das Wort, wenn du die Bibel hast, dann nimmst du einfach vielleicht als in Schreiner Schriftform, ja, da kann dich nichts ablenken, da gibt es keine Pop-ups und kommen keine Anrufe rein. Ja? Ja? Also einfach im Hier und Jetzt, im Hier und Jetzt, weil ich glaube, das ist einfach was unsere Gesellschaft entwickelt sich einfach so, dass du überall wirst du abgelenkt, ja, du hast jeden Tag kriegst du noch mehr Angebote hier und da, ja, und dann gibt es Algorithmen, die berechnen auch noch genau, wie sie dich am besten ablenken können, ja, ja, und Gott sagt einfach, leb im Hier und Jetzt, leb im Hier und Jetzt. Und jetzt, weißt du, und du hast immer das, was im Hier und Jetzt, was du brauchst, hast du zur Verfügung. Du kannst wirklich das immer nehmen, was du für jede Situation brauchst. Ja, kannst du dir einfach das im Glauben einfach ergreifen. Ja, du musst nicht überlegen, was ist morgen, ja, was ist nächste Woche, was ist nächstes Jahr vielleicht, ja, sondern konzentrier dich einfach auf das Jetzt. auf das Jetzt. Weißt du, wem kannst du jetzt die gute Nachricht weitergeben? Wem kannst du jetzt vielleicht ein ermutigendes Wort weitergeben? Ja? Was kannst du jetzt tun? Ja? Das ist auch was, wo sich viele Leute einfach Vorsätze machen fürs neue Jahr. Und Statistiken zeigen ja, dass wahnsinnig viele Vorsätze sehr früh scheitern. Ja? Aber wirklich ein Punkt ist, das immer vor sich herzuschieben, ja, und zu sagen, gut, das mache ich dann morgen. Ja? Also aufräumen mache ich morgen. Ja? Putzen tue ich dann erst nächste Woche. Und ja, aber wir leben im Hier und Jetzt. Wir leben im Hier und Jetzt. Und weißt du, Gott verlangt auch nicht von dir, dass, wenn er dir gezeigt hat, wie viele Leute er durch dich einfach dieses Jahr zu Jesus führen will. Weißt du, er verlangt auch nicht, dass das morgen schon passiert ist. Ja? Gestern schon. Wunderbar. Wunderbar. Noch besser. Aber wenn dir halt heute jemand begegnet, dann wäre es halt gut, du würdest heute die Situation ergreifen und ihm auch von Jesus erzählen. Ja? Und nicht sagen, komm morgen wieder, ja, oder morgen wird schon wieder einer kommen, ja. Für unsere Seele ist das manchmal herausfordernd, ja. Unsere Seele, die ist manchmal einfach ein bisschen träge, ja. Und aber das zu ergreifen, ja, wenn Gott dir einfach Dinge zeigt, einfach mit dem zu gehen und sagen, okay, wenn jetzt einer kommt, ja, das mag vielleicht im Natürlichen nicht die beste Situation für dich erscheinen, aber wenn du den Impuls hast, weißt du, diese Person anzusprechen und ihr von Jesus zu erzählen, dann macht es. Dann macht es. Ja? Und wer von euch hat schon mal jemand zu Jesus geführt und weiß, dass es wirklich nichts Schöneres gibt, als zu wissen, dass wirklich jemand, eine Seele wirklich ins Reich Gottes gekommen ist, für die Ewigkeit errettet ist. Ja? Weißt du, das ist so stark. Das ist so stark. Und dann hast du gleichzeitig den Effekt, dass es dich selber noch auferbaut. Ja? Und dann kann sein, bekehrst du, wenn du um die nächste Ecke gehst, kann sein, bekehrst du gleich die nächste Person. Ja? Oder wie auch immer. Aber ich will dich wirklich ermutigen, das im Hier und Jetzt zu ergreifen. Ja? Nicht jetzt, momentan finde ich es eine gute Zeit. Ja? Weißt du, die Gesellschaft ist einfach insgesamt ein bisschen runtergefahren, insgesamt ist ruhiger, ja. Du kannst die Zeit einfach nutzen, ja, um einfach bewusster zu sein, ja. Bewusster einfach zu leben, bewusster zu werden wieder, was es heißt, wenn Jesus in dir lebt, ja. Dir dessen bewusster zu werden, ja. Was es heißt, wenn wir den Heiligen Geist haben, der uns alle Zeit führt und leitet, ja. Weil dann kann keine Herausforderung, die kommt, kann groß genug sein, ja, um dich umzuwerfen oder den in dir umzuwerfen. Ja, dann weißt du, der in dir ist stärker als jede Herausforderung. Ja, der in dir ist auch stärker als jede Herausforderung, die jetzt im neuen Jahr kommt. Ja, er macht nicht im Jahreswechsel Schluss, ja, und sagt, jetzt haben wir ein Level erreicht. Ja, das gibt's nicht. Ja, sondern er ist wirklich da, um mit dir zusammen auch wirklich jede neue Herausforderung, die im neuen Jahr kommt, wirklich zu meistern. Ja? Und neue Herausforderung ist eben nicht nur einfach irgendwie jetzt Probleme, die sich dir in den Weg stellen, dass du sagst, oh, da wieder eine Herausforderung oder da wieder ein Problem, wo du einfach dann mit ihm drüber kommst, sondern Herausforderung kann auch eben sein, diese positiven Dinge, die er dir zeigt, wo er dir Vision gibt, ja, und einfach sagt, hey, nimm dieses Land ein, ja, streck dich aus nach dieser Gehaltserhöhung, ja, oder streck dich danach aus, ja, dass du sagst, hey, ich will einfach dieses Jahr so und so viele Menschen zu Jesus führen. Streck dich danach aus, nimm wirklich diese Herausforderung an von Gott, ja. Streck dich danach aus und lass dir auch Dinge zeigen, ja, wo er dich herausfordern möchte, ja. Gott ist einfach jemand, der stretcht uns immer weiter, ja, der stretcht uns immer weiter. Ich habe es gesagt, weißt du, bei Gott gibt es keinen Stillstand, bei Gott geht es immer weiter. Und wenn du letztes Jahr einfach schon starke Sachen mit ihm erlebt hast, dann will er dich trotzdem dieses Jahr neu herausfordern, ja, noch stärkere Dinge mit ihm zu erleben. Ja, seid ihr da dabei? Habt ihr wirklich eine Erwartung auch an Gott für dieses neue Jahr? Ja, weißt du, wirklich, dass er Neues tut, ja, in diesem Jahr. Und ja, in dieser Erwartung gehen wir vorwärts, gehen wir mit ihm voran. Ja, er ist der Überwinder, der in uns lebt. Amen. Ja, wir nehmen das Land ein. Weißt du, und ich hatte so für dieses Jahr Herrschaft. Herrschaft, weil wenn wir das Land einnehmen, dann herrschen wir. Dann sind wir Herrscher. Und ich habe so vor ein paar Tagen gehabt, lies doch mal den 1. Mose, die Schöpfungsgeschichte. Und da passierte mir zuerst dieser Fehler, dass ich dachte, ach, das kenne ich doch, das weiß ich doch. Weißt du, auch wenn ich es kenne und wenn ich es weiß, Gott, das hat mir Gott so gezeigt, ja, er hat immer neue Offenbarung, auch wenn wir denken, ach, das kenne ich doch oder das weiß ich schon. Ja. Das war echte Überführung und dann habe ich es aber doch gelesen. Und Gott hat mir ein ganz neues, ganz neue Offenbarung einfach gegeben von der Herrschaft, die wir haben auf dieser Erde. Und da lese ich dir jetzt 1. Mose 1 vor, 27 und 28, das du sicher auch kennst. Aber er möchte dir auch dieses Jahr noch ein tieferes Bewusstsein von dem geben, was er dir gegeben hat und was er dir anvertraut hat. Und Gott schuf den Menschen als sein Bild. Als Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Also er hat dich als sein Bild geschaffen. Das ist schon mal tief, da könnte man schon ewig drüber auch nachdenken. Und Gott segnete sie. Er hat den Menschen gesegnet, also du bist gesegnet. Und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde. Und jetzt kommt's und macht sie euch untertan. Und dann kommt, über was wir alles herrschen sollen. Aber das ist mir so entgegengesprungen und macht sie euch untertan. Weißt du, und was gehört alles zu dieser Erde? Natürlich auch die Tiere. Aber auf dieser Erde, da ist ja auch noch der Feind, der Teufel, der immer dazwischen funkt, der noch Menschen unter seiner Herrschaft hat, die Jesus noch nicht kennt. Es gibt Umstände, es gibt Probleme auf dieser Erde. Aber du hast Herrschaft bekommen. Du hast einen Herrscherstab in deiner Hand. Und der Feind versucht uns immer weiß zu machen, wir sind zu schwach, wir können es nicht, er ist stärker. Aber ich sag dir, diese Lüge ist enttarnt. Dieses Jahr ist eine neue Zeit der Herrschaft, eine neue Zeit, wo offenbar wird, wer ein Sohn Gottes ist, wer eine Tochter Gottes ist und wer noch in der Finsternis lebt. Weil du deine Herrschaft einnimmst. Wenn wir Land einnehmen, Land einzunehmen, geht nicht ohne, dass wir Herrschaft ergreifen, die uns Gott gegeben hat. Es geht nicht ohne, dass wir herrschen. Ohne Herrschaft kannst du kein Land einnehmen. Weil wenn du nicht herrschst, dann sagst du, oh ja, jetzt gehen wir da mal und vielleicht klappt's auch nicht. Oh, wer weiß, was mir da alles begegnet. Soll ich denn das Land einnehmen? Nee, das ist kein Herrscher, sondern ein Herrscher, der weiß, was er will. Und deswegen ist es so wichtig, dass du dir zeigen lässt, gerade zu Anfang des Jahres, was Gott für dich dieses Jahr vorbereitet hat. Und Gott schweigt nicht. Er spricht. Er ist ein redender Gott. Er redet zu dir und er sagt dir, was er dir für dieses Jahr vorbereitet hat, was er gern durch dich tun möchte. Und dann nimm einen Stift und schreib's auf. Und manchmal ist es so, wenn man sich dann so drauf fokussiert, dass man dann wie blockiert ist. Ich sag dir, mach's locker. Dann sagst du einfach, Herr, ich möchte wissen, was du für dieses Jahr für mich hast. Und dann lässt los. Und du wirst sehen, es kann sein, du gehst spazieren, plötzlich bling, bling, bling, bling, kommt alles. Ein richtiger Download. Aber wichtig ist, dass du zu Gott gehst und ihn bittest. Er möchte, dass du ihn bittest, weil er möchte dich beschenken. Und es ist dieses Jahr der Herrschaft. Der Herrschaft über Umstände, über Probleme, dieses Jahr des Sieges. Weißt du, wir nehmen unser Land ein. Und unser Land heißt nicht Krankheit, unser Land heißt Gesundheit. Unser Land heißt nicht Problem, sondern unser Land heißt Lösung. Unser Land heißt nicht Hass, sondern unser Land heißt Liebe. Unser Land heißt nicht Depression, sondern unser Land heißt Freude. Unser Land heißt nicht Stress und Unruhe, sondern unser Land heißt Friede, Friede und Ruhe. Und wir lieben, weißt du, es wird ein Jahr auch der Liebe, noch tieferer Liebe. Gott will uns noch mehr zeigen, wie sehr er uns liebt. Und wir werden auch offenbar durch die Liebe, die wir haben zu unseren Mitmenschen, zu unseren Geschwistern. Wir lieben, wir haben eine Herrschaft der Liebe. Es ist keine grausame Herrschaft, die den anderen unterdrückt, sondern eine Herrschaft der Liebe. Und manchmal erscheint uns Liebe so schwach, weil der Hass so mächtig oder die Wut so mächtig oder das Böse so mächtig dagegen erscheint. Aber ich sag dir, die Liebe ist die stärkste Kraft, denn die Liebe überwindet alles. Und wir nehmen dieses Jahr auch noch dieses Land der Liebe ganz neu ein. Und wir herrschen aus der Liebe. Wir wissen, was wir wollen, weil das, was wir wollen, ist das, was unser Herr tun möchte, durch uns tun möchte. Und er möchte, dass seine Liebe den Menschen offenbar wird, immer mehr offenbar wird, dass sie zu ihm kommen. Weißt du, es kommt niemand zu dir, wenn du so abschätzt, ich bin auch wahrscheinlich der, ich bin errettet. Aber der, weißt du, da kommt keiner, da nimmt jeder Reis aus. Aber wenn die Menschen spüren, dass du sie liebst, dass du für sie bist, dass du voller Erbarmen hast, dass du Verständnis für sie hast, weißt du, dann kommen sie. Weil diese Liebe, sie kennen diese echte, diese wahre Agabeliebe, kennen sie nicht. Wir nehmen das Land ein. Es ist wirklich dieses Jahr der Landeinnahme, dieses Jahr des Sieges. Wir verweisen den Feind auf seinen Platz, wo er hingehört. Und weißt du, wo er hingehört? Unter deine Füße. Da ist sein Platz, weil du hast, wie der Andreas vorher gesagt hat, den Sieg in der Tasche. Und du lässt ihn nicht in der Tasche, sondern du holst ihn hervor und schwenkst dieses Banner des Sieges. Und du lässt dich nicht unterkriegen. Du gehst vorwärts, voller Glauben, voller Freude. Weißt du, lass keine anderen Gedanken zu. Du hast Herrschaft über deine Gedanken bekommen. Da beginnt alles. Herrschaft, Herrschaft über die Gedanken, Herrschaft über die negativen Gefühle, die der Feind dir geben will. Du hast Herrschaft bekommen. Du bist ein Herrscher, du bist eine Herrscherin und du weißt, was in Gottes Wort steht. Er hat Gutes für dich vorbereitet, er hat gute Pläne und du lässt dich nicht zurückdringen, sondern du herrschst, du wirst offenbar in diesem Jahr als Sohn der Liebe, als Tochter der Liebe, als ein Landeinnehmer. Ja, okay, bist du damit einverstanden? Ein Landeinnehmer in Liebe. Und ich hatte noch diese Bibelstelle, 1. Korinther 16, 13 bis 14. Seid wachsam. Also wachsam, passt auf. Der Feind versucht immer, an eurer Herrschaft zu kratzen und zu nagen und euch was anderes zu erzählen. Seid wachsam, fallt nicht auf ihn herein, bleibt standhaft. Haltet unbeirrt am Glauben fest. Weißt du, alles ist aus Glauben. Wir sind Glaubende, wir glauben dem Wort. Die Herrschaft kommt aus dem Wort, indem wir das Wort hören und indem wir das Wort tun und vorwärts gehen. Seid mutig und stark. Mutig und stark. Weißt du, du bist mutig und stark. Der Stärkste lebt in dir. Lasst euch in allem, was ihr tut, von der Liebe bestimmen. Wow, ist das nicht ein gutes Motto für dieses Jahr? Sei wachsam, halt unbeirrt am Glauben fest, sei mutig und sei stark und lass dich in allem, was du tust, von der Liebe bestimmen. Weißt du, das ist Herrschaft. Du herrschst. Du bist ein König und eine Königin unter dem König der Könige. Dein Vater ist Gott. Der allmächtige, starke, große Gott ist dein Papa. Und er liebt dich und er ist für dich. Und seine Gnade ist da. Sie weicht nicht von dir. Und er ermutigt dich. Er ermutigt dich, vorwärts zu gehen. Er sagt, bleib nicht stehen. Steck deinen Kopf nicht in den Sand. Geh mit mir vorwärts. Sei mutig und kühn. Und tu alles, was du tust, in meiner Liebe. Und du wirst das beste Jahr haben. Das beste Jahr wirst du haben. Herrsche, herrsche und regiere. Herrsche und regiere. Und liebe, wie du noch nie zuvor geliebt hast. Amen. Ja, wie sollen wir denn herrschen? Wir haben die Autorität Jesu. Wir haben sie. Er lebt in uns. Wir haben seine Autorität. Und deshalb können wir herrschen. Und wie Astrid sagt, wir sollen herrschen. Weißt du, um da nur einen Satz noch zu sagen, ich glaube nicht, dass irgendwo in der Bibel steht und du kannst herrschen, wenn du willst. Gott hat uns immer aufgefordert, das zu tun. Er hat uns Dinge geschenkt, damit wir sie einsetzen, damit wir sie benutzen. Okay. Ich bin heute Morgen aufgewacht und ich liebe das. Ich habe das schon kürzlich mal gesagt. Wenn ich wach werde, und das war wieder mal ohne Wecker, ich werde wach und Gott spricht. Das ist einfach wunderbar. Den Tag so zu beginnen, ist einfach ein Geschenk. Und heute Morgen hat er gesagt, der Herr tut Wunder für die, die ihm die Treue halten. Und ich dachte so, boah, das ist toll. Genau das nehme ich mir für heute und von jetzt an für das ganze Jahr. Und als ich dann später aufgestanden bin, dann habe ich erstmal nachgeschlagen, wo steht das eigentlich? Ich wusste das gar nicht so ganz genau. Psalm 4, Vers 4. Der Herr tut Wunder für die, die ihm die Treue halten. Also für uns. Für jeden Einzelnen von uns. Tobi hat gesagt, Glaube ist unsere Währung. Ja, weißt du, Glaube ist unsere Währung. Und wenn das da steht im Wort, der Herr tut Wunder für die, die ihm die Treue halten, und wir halten ihm die Treue, dann tut er Wunder für uns. Ohne Aber, kein Aberglaube. Wir glauben es. Wir stellen uns da drauf. Wir nehmen es für uns in Anspruch. Und wir erwarten es. Ich bin jetzt nicht durch den Tag gegangen heute und habe gesagt, wo ist mein Wunder für heute, wo ist mein Wunder für heute. Ich habe das eigentlich für dieses Jahr gesehen. Er tut Wunder für die, die ihm die Treue halten. Wir bleiben ihm treu. Wir stellen uns auf ihn, wir stellen uns auf Jesus als Fels. Wir bleiben ihm treu. Wir lassen uns nicht irritieren. Kommt da ein Wind und kommt da das oder kommt da jenes angeweht und dann geraten wir in Panik. Nein, das passt nicht zum Herrschen, das passt nicht zu der Autorität, die wir haben. In dieser Autorität bleiben wir treu, weil wir wissen, Gott ist für uns. Er ist unser Vater. Jesus Christus lebt in uns. Wir sind eins mit ihm. Weißt du, wenn er in mir lebt, wie soll er mir dann nicht die Treue oder wie soll er mir dann nicht Wunder geben und ich ihm nicht Treue halten? Manchmal sagen Leute, oh, das war jetzt ein kleines Wunder oder ein großes Wunder. Also das mag ich persönlich gar nicht, weil ich habe in meiner Bibel noch nie gefunden, dass da steht und Jesus tat ein kleines Wunder. Ja, wir lachen. Und trotzdem sortieren wir es manchmal so ein. Das war ein kleines Wunder. Nein, es ist kein kleines Wunder. Wenn er einen Schmerz wegnimmt, ist das kein kleines Wunder. Es ist nicht kleiner, als wenn er jemanden heilt, der gerade die Diagnose bekommen hat. Maximal werden sie vielleicht noch 2 Wochen leben. Es ist einfach ein Wunder. Und für mich ist es wirklich auch wichtig gerade, das euch einfach weiterzugeben, auch nicht so zu denken, oh, für den hat Gott das getan, aber für mich? Weißt du, ich telefoniere im Moment häufig mit einer Frau, mit einer ganz bestimmten Person. Die war, bis vor kurzem hat sie gehinkt auf 2 Beinen, sage ich jetzt mal so. Sie war da noch nicht gelöst und da noch nicht fest. Aber wir telefonieren sehr häufig jetzt. Und sie hat sich jetzt inzwischen da gelöst und steht da immer fester, immer fester. Und gestern Abend haben wir wieder mal telefoniert. Da ging es um Weisheit. Sie brauchte Weisheit, um Dinge zu regeln. Und dann haben wir gebetet. Und heute Morgen schrieb sie mir, oder war es vorgestern auf gestern, ist egal. Jedenfalls war es gerade. Heute Morgen schrieb sie mir, weißt du, kaum als wir aufgehört haben und aufgelegt haben, war mir auf einmal klar, ich rufe da jetzt an. Und dann habe ich das angesprochen und dann habe ich alle Antworten bekommen, die ich brauchte und ich musste gar keinen Rechtsanwalt einschalten. Weißt du, wir haben den Heiligen Geist in uns. Er leitet uns, er führt uns. Es steht in Jakobus steht, wen Weisheit mangelt, der bitte Gott und Gott gibt gerne. Er gibt gerne. Er ist unser Vater, wir haben es schon gehört. Er ist ein liebender Gott. Wir sind seine Kinder. Wir müssen uns das so klar machen. Er ist nicht irgendeiner, der da oben wohnt. Und wir als Erdlinge hier unten. Nein, er lebt in dir. Er lebt in jedem Einzelnen. Er lebt auch in dir am Livestream. Wenn du Jesus als Herrn angenommen hast, lebt er in dir. Natürlich werden Probleme da sein. Natürlich kommt Satan und plustert sich auf vor uns und sagt, vor dir werde ich es jetzt zeigen. Ja, aber weißt du dann 2. Timotheus 1, Vers 7? Sofort. Er hat uns nicht einen Geist der Angst gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Schreib dir diese Verse auf. Ich sage es immer wieder. Wenn es dir in dem Moment nicht einfällt, schreib sie dir auf. Lies sie so lange, bis du sie richtig verinnerlicht hast. Damit sie in dem Moment, wenn du es brauchst, da sind. Weißt du, wenn die Attacken da sind und Angriffe kommen, auch dieses Jahr. Wir wissen nicht, was kommt. Aber wir haben keine Angst. Bereite dich vor. Vertief dich in das Wort Gottes. Bereite dich vor. Er tut Wunder für dich. Er holt dich aus Situationen raus. Er gibt dir jemanden, der dir nur ein Wort sagt. Und dann weißt du genau, jetzt rufe ich da an und dann kommt die Klarheit. Gott ist immer für dich. Immer. Du bist sein Geschöpf. Du bist sein Kind. Tut er Wunder für alle? Ja, das kann passieren. Gott tut auch Wunder für Menschen, die ihn noch gar nicht kennen. Er ist der Souverän. Wir können ihn nicht beschneiden. Er ist frei. Und er weiß ja, wen er berufen hat. Steht ja auch klar im Wort. Er weiß, wen er gerufen hat. Auch wenn es noch nicht sichtbar ist. Er kann Wunder tun, wo er will und wie er will. Nicht umsonst erscheint Jesus gerade so vielen Menschen in den muslimischen Ländern. Habe ich das neulich schon mal erwähnt? Ich habe neulich gehört von von muslimischen Ländern, dass selbst die, ich sage jetzt mal Zauberer, Wunder tun. Die sprechen und beten und benutzen den Namen Jesus und die Menschen werden geheilt. Sie können es leider nicht halten, weil sie sich genau wieder unter die gleichen Dämonen begeben. Aber Gott tut die Wunder. Das sind nicht die Dämonen, die die Menschen heilen. Es passiert im Namen Jesus. Und Gott will die Menschen aufwecken, wo immer sie auch sind. Er will sie aufwecken und er will sie zu sich ziehen. Es ist nicht ein kleines Häufchen. Der Leib Christi ist weltweit und er breitet sich aus. Wir haben es gesungen. Wir glauben es einfach auch, weil es ist die Realität. Es ist die geistliche Realität. Der Leib Christi breitet sich aus und er wird immer stärker. Er lässt sich nicht mehr hin und her wischen, gerade so. Wir wissen, wer wir in Christus sind. Und in dieser Autorität stehen wir. Und in dieser Autorität nehmen wir das Land ein. Weißt du, ich habe Sprüche 3, Vers 6 kam mir heute so. Denk an ihn bei allem, was du tust. Er wird dir den richtigen Weg zeigen. War wieder so, da kam einfach so dieser Text. Musste ich erst wieder googeln, wo genau steht der eigentlich. Habe ich gegoogelt. Ich hatte ihn eigentlich woanders hingestellt, aber steht in Sprüche 3, Vers 6. Denk an ihn bei allem, was du tust. Er wird dir den richtigen Weg zeigen. Verlass dich da drauf. Und fang nicht an zu sagen, ja, aber in der letzten Zeit oder in der Vergangenheit, ich habe ja auf ihn vertraut, aber da ist ja nichts passiert. Aberglaube. Aberglaube ist nicht von Gott. Gott sagt, will glauben. Glaube ist unsere Währung. Wir haben es gerade von Tobi schon gehört. Nicht Aberglaube. Der Glaube an das Wort Gottes. Der Glaube, dass Gott genau das tut, was er geplant hat. Das ist unsere Währung. In Kolosser 1, Vers 10 steht, das habe ich nur so einen kleinen Abschnitt, lebe so, wie es dem Herrn gefällt, wie es ihm Ehre macht. Tue, was ihm gefällt. Wie willst du das wissen, wenn du nicht in dem Wort nachliest? Lies das Wort, nimm es zu dir. Wir werden Anfechtungen haben dieses Jahr. Es wird das eine oder andere kommen. Bereite dich vor, indem du wirklich dich in dem Wort verankerst. Dass du in den Situationen, wenn es mal eng wird, wirklich auch genau auf das Wort Gottes zurückgreifen kannst. Weißt du, er hat es uns doch gegeben, damit wir darin lesen, damit wir es lernen, damit wir es kauen und nie von unserem Mund lassen. Wir sollen uns da drauf stellen und wir wollen uns darauf stellen und wir nehmen es und wir glauben ihm, weil Gott kann nicht lügen. Er ist kein Mensch, dass er lüge, sagt er selber von sich. Und er sagt, ich bin, der ich bin. Mehr braucht es nicht, wenn Gott sich vorstellt. Ich bin, der ich bin. Und weißt du, wir sind seine Kinder. Wir sind, wer wir sind, weil er in uns lebt. Gott selbst lebt in uns. Wir sind nicht Gott. Wir sind wie Jesus hier in dieser Welt. Und ich bin froh, dass ich nicht Gott bin. Weil wenn ich mit meinen Gedanken ihn erkennen könnte, dann ja, bräuchte ich ihn nicht. Er ist allmächtig. Er hat alles im Griff. Und was mir für dieses Jahr wirklich ganz wichtig ist, ich möchte euch das wirklich auch einfach so weitergeben. Wir haben schon jetzt gehört und jeder von uns überlegt, wie wird das Jahr? Weißt du, wir haben Wünsche, wir haben Zusagen bekommen. Ich habe auch noch eine ganz starke Zusage, darauf warte ich, dass das passiert. Und ich stelle mich drauf. Never give up on God's promises to you, fällt mir gerade ein, hat Bobby Conner mal gesagt. Gib das nie auf, was Gott dir zugesagt hat. Auch wenn es noch nicht hervorgekommen ist, auch wenn es schon Jahre zurückliegt. Und ab gestern Abend habe ich so gedacht, das brauche ich noch, Vater, das will ich haben, da will ich leben, genau in diesem will ich leben. Und ich weiß, dass das in mir brennt. Also weiß ich auch, dass er es in mich reingelegt hat. Und so hat jeder von uns Dinge. 1, 2, 3, was weiß ich wie viel. Wir haben es in uns drin und es brennt in uns und es ist noch nicht vorgekommen. Aber es wird nie aufgeben. Und in Jeremia 29, 11 sagt Gott, das ist jetzt Übersetzung nach der guten Nachricht, ist immer etwas lockerer übersetzt. Aber in dem Fall möchte ich das bewusst so lesen. Da steht, mein Plan mit euch steht fest. Oho, Gottes Plan mit uns steht fest, hat er gesagt. Oh, super. Ich will euer Glück und nicht euer Unglück. Wo auch das noch? Gott will unser Glück. Also. Ich habe im Sinn, euch, er, Gott, ich habe im Sinn, euch eine Zukunft zu schenken, wie ihr sie erhofft. Das sage ich, der Herr. Weißt du, Glaube ist unsere Währung. Stellen wir uns drauf, leben wir danach, Tag für Tag, nicht erst, wenn der Druck da ist. Trainieren wir jetzt unsere Glaubensmuskeln. Und er wird uns geben, was er in uns reingelegt hat, was er in unser Herz reingelegt hat. Sei es ein neues Auto, sei es das oder sei es jenes oder was auch immer er in dein Herz reingelegt hat. Er wird es dir geben. Er wird dir geben, was dein Herz wünscht, weil er hat es in dich reingelegt. Und niemand anderes will, dass das hervorkommt, was in dir drin ist, als Gott selbst. Da kannst du so sicher sein. Und so gehen wir in diesem neuen Jahr. Amen. Das Huhn ist ein Tier, was das Huhn ist ein Tier, was bei der kleinsten Veränderung der Lebensumstände kopflos gackern das Weide sucht. Kopflos gackern das Weide sucht. Ja? Selbst der Hahn, der ja allgemein etwas aggressiver erscheint, kann auch nur auf dem Mist krähen, ja. Ich habe euch auch eine Botschaft fürs neue Jahr. Wir sind, oder du bist kein Huhn. Und Gott ist auch nicht der Hühnergott, ja. Was will ich damit sagen? Das geht mir schon die ganze Woche nach, ja, mit dem Huhn. Oftmals, ja, wir wissen ja, wir sind Adler, ja, da gibt es ja so viele schöne Bilder, ja. Manchmal benimmt man sich, und ich nehme mich da nicht aus, benimmt man sich dann doch wie ein Huhn, ja. Und ich sage euch, das muss raus. Dieses Hühnerbewusstsein muss raus. Das Hühnerbewusstsein muss dich verlassen, ja, wenn du es noch hast. Das muss restlos raus. Weil das ist, gehört irgendwie zur, scheinbar zur menschlichen Natur. Ja, ich habe mal eine Weile mit Aktien gehandelt und das, man denkt ja so, die wissen alle, was sie tun, das sind alles kluge Leute. Aber wenn du da mal ein bisschen drin steckst, du merkst, die Werte sind auch nur wie Hühner, ja, teilweise, ja. Die werden nur von Gefühlen geleitet. Wenn einer anfängt, Aktien zu verkaufen, kriegen alle anderen Angst und verkaufen auch die Aktien, ja. Oder wenn irgendein Umstand kommt, geht so und so. Du kannst es logisch überhaupt nicht einsortieren, ja. Und Menschen sind zum Teil so gestrickt, sich von Gefühlen regieren zu lassen oder von ihrem Verstand regieren zu lassen oder von Umständen regieren zu lassen, ja. Aber wir, ja, Gott ist unser Hirte, Jesus ist unser Hirte, ja. Also das heißt, er sollte uns regieren, das Wort sollte uns regieren, der Glaube sollte uns regieren, ja. Und das tut er auch, weißt du, wenn du dich drauf einlässt auf den Glauben, wenn du dich drauf einlässt und das Ja hast zu dem, was Gott sagt, zu dem, was das Wort sagt, ja, dann ändert sich dein Leben grundlegend. Ich habe noch ein Tier, einen Hund, ja, ein Hund, weißt du, ein Hund ist nicht unbedingt ängstlich, es gibt auch ängstliche Viecher von der Sorte, aber meistens sind sie doch etwas kühner, ja, und die markieren, weißt du, wie ein Hund sein Revier markiert, ja, möchte nicht näher drauf eingehen, ja, aber so bestimmte Säugetiere haben so die Gewohnheit, ihr Revier zu markieren, ja, einfach mit ihren Duftstoffen, wo auch immer sie die her spritzen, keine Ahnung. Aber das Revier wird markiert, das heißt, es bedeutet, das gehört mir, ja. Jeder andere Hund, der hier auftaucht, der kriegt sofort die Duftbotschaft, ja. Das Revier gehört jemand anders, ja. Und ja, wie soll ich das jetzt gut rüberbringen? Weißt du, der Glaube ist sowas Ähnliches wie eine Markierung, ja. Ja? Ja? Sowas wie eine... Das ist jetzt wirklich schlecht. Vielleicht vergisst du den Hund nochmal, aber... Das ist wirklich wie... Wie eine Entscheidung, ja, wie eine Markierung, ja, wie deinen Fuß irgendwo draufstellen, ja, wie zu sagen, das gehört mir, Gott hat mir das gegeben. Als die Israeliten Jericho eingenommen haben, das ist eine interessante Geschichte, ich habe die letzte Zeit schon ein paar Mal gelesen, die sind da, Gott hat gesagt, lauf drumherum schweigend, ja, 6 Tage lang schweigend um die Mauern drumherum gelaufen. Und es war eine große Stadt, es war eine starke Stadt. Sie war wirklich schwierig einzunehmen, ja, und alle hatten so Angst davor so ein bisschen, aber sie sind drumherum gelaufen. Die haben ihr Revier markiert, ja, indem sie drumherum gelaufen ist und gesagt haben innerlich, das gehört mir, Gott hat es mir gegeben, es hat er uns gegeben, die Stadt wird fallen. Die Verheißung und der Glaube wurde immer stärker, ja. Vielleicht haben sie diese 6 Tage gebraucht oder 7 Tage und am 7. Tag haben sie dann die Witterhörner getrötet und das Kriegsgeschrei angestimmt und die Mauern sind einfach eingestürzt. Das ist einfach eine geniale Geschichte, ja. Ich finde es total genial. Und Marion hat gesagt, es gibt einen Plan, ja. Es gibt einen Plan von Gott für dein Leben, ja. Und wir sollten anfangen, diesen Plan, den hat ja Gott gesetzt, ja. Den hast du dir nicht ausgedacht, den hat Gott gesetzt, ja. Du lässt ihn dir zeigen, ja, wie der Plan ist. Und dann fängst du an, dein Revier zu markieren, ja. Das heißt, du nimmst das Land ein, du gehst drumherum und sagst, ja, Gott hat mir das gegeben, ja. Du wendest Glauben. Glauben ist letztendlich nichts anderes als eine Entscheidung. Glaube ist kein Gefühl. Übrigens, die Liebe ist auch kein Gefühl. Das wird oftmals verwechselt. Liebe ist kein Gefühl, das ist eine Entscheidung, ja. Es ist eine übernatürliche Gabe, die einfach herauskommt. Und wir entscheiden uns dafür, dass sie herauskommt. Dann kommt sie nämlich heraus. Und genauso ist es mit dem Glauben. Du sagst, ich habe keinen Glauben. Das ist die erste Lüge, weil Gott hat den Glauben uns gegeben, ja. Und du markierst dein dein Revier. Du markierst und sagst, das gehört mir und ich nehme das Land ein. Weißt du, es nützt dir nichts, ein Traumbuch zu führen. Und in 30 Jahren hat sich dann nichts geändert. Es sollte man anfangen, diese Träume sollten hervorkommen, weißt du? Und je größer die Träume sind oder je unmöglicher, umso wahrscheinlicher ist, dass dieser Traum von Gott ist, ja? Ja, wenn du es nämlich selber machen kannst, dann brauchst du eigentlich Gott nicht dafür, ja. Und Gott hat für uns übernatürliche Träume. Also es heißt, was kein Auge gehört hat, ja. Kein Ohr und kein Ohr gesehen hat, ja. Ihr wisst, was ich meine. Das hat Gott denen bereitet, ja. Er hat uns Dinge bereitet, die wirklich, er sagt, meine Gedanken sind höher als eure Gedanken, ja. Wir können das gar nicht erfassen, weißt du. Und manchmal kommt sowas in dein Herz und denkst, das kann gar nicht sein, das ist viel zu heftig, viel zu groß, wie soll das gehen? Herr, weißt du nicht, mit wem du es zu tun hast? Ich sag, der Gott weiß genau, mit wem er es zu tun hat, weil er hat dich erwählt und er hat dich für diesen Traum, genau diesen Traum, ja, der dir so unmöglich scheint, erwählt, ja. Gewählt, ausgewählt, hat gesagt, dich berufen dafür. Mach du das, geh da rein, ja, diese Kaleb und Josua waren zwei von diesen Kundschaftern, ja. Die anderen sind alle zurückgekommen und haben gegackert und wollten Reis ausnehmen. Und das waren die einzigen zwei, die haben gesagt, ja, die sind groß, ja, das sind mächtige Leute, aber mit Gottes Hilfe nehmen wir das Land gewiss ein, ja. Ja, es schien unmöglich, ja, und jeder Traum, der von Gott ist, scheint dir vielleicht erstmal unmöglich oder mit Sicherheit sogar, aber du gehst drauf zu und du nimmst das Land ein, kühn und mutig, und es braucht nur eine Entscheidung, weißt du, und jeden von uns, also mir zumindest, flattert das Herz dabei manchmal, weil es so unmöglich scheint, aber du gehst rein und sagst, Herr, ich weiß nicht, wie es gehen soll, aber du bist da, ich vertraue dir. Weißt du, wer glaubt, wer Gott vertraut, der wird nicht ängstlich eilen, heißt es, ja. Wir sind Landeinnehmer, das ist unsere Natur, und wir können auch nicht viel anderes, ja. Weil Gott hat ja alles schon vorbereitet. Er hat es vorbereitet. Er hat es vorbereitet, dass du es einnimmst, in seinen vorbereiteten Wegen zu gehen. Also tu doch das. Fang doch mal an. Und viele von uns, und ich nehme mich da auch nicht aus, haben sich angewöhnt zu warten. Ja, zu warten, dass Gott was tut. Und ich sagte, Gott hat schon was getan. Vielleicht wartet Gott einfach auf dich. Ja, vielleicht wartet Gott einfach auf dich. Wann kneift er die Backen zusammen und geht los? Ja, wann geht sie einfach mal los? Kühn und mutig. Ja, ja. Uns hat keiner was dagegen, dass du Angst hast. Aber geh einfach mal. Ja, geh einfach mal. Weißt du, und das beweist letztendlich den Glauben. Da markierst du dein Revier, in dem du losgehst, auch wenn du die Hosen gestrichen voll hast. Indem du sagst, ja, weil dann weißt du ja, ich kann es nicht machen. Weißt du, das sind die besten Zeiten, wenn du feststellst, ich kann es überhaupt nicht machen. Ja, ja, ja. Also, musst du ganz ehrlich sagen, wo ich heute im Gottesdienst war, ja, das war um 8, Herr, ich weiß nicht, ich gehe jetzt demnächst heim, ja, ich weiß, ich kann es hier nicht machen, ja. Du musst es machen, ja. Und dann habe ich gesagt, ich weiß genau, dass du es machst, ich weiß genau, dass du einen Plan für heute Abend hast, ja. Und ich weiß genau, dass du diesen Gottesdienst übernimmst, ja. Und er macht es einfach, weißt du, er macht es einfach. Du musst dein Revier markieren, ja. Du musst sagen, Herr, hier geschieht jetzt dein Wille, ja. Hier geschieht, ich. Und es ist gut, weißt du, wenn Gott übernimmt, weißt du, wir wollen das Gott übernehmen. Du willst du nicht selber übernehmen. Gott soll übernehmen, ja. Und Gott soll übernehmen dein Leben und da fängt es an zu herrschen, weißt du. Astrid hat es gesagt, wir sind Herrscher, wir sind zum Herrschen geboren, wir sind zum Regieren geboren, ja. Das ist Christsein, wir sind zum Regieren geboren und wir regieren auch, ja. Du bist kein Huhn, weißt du? Hühner sind nicht zum Regieren geboren. Hast du schon mal ein herrschendes Huhn gesehen? Ja, der Adler schwebt oben über den Umständen, ja, und nimmt das Land ein, ja. Dem stellt sich gar nicht die Frage, gehört mir das alles, was ich hier sehe? Der sagt, das gehört mir, ja. Ja, soweit ich gucken kann, und die haben scharfe Augen, kilometerweit können die gucken, ja, sehen die Mäuse, ja, kilometerweit. Aber wir sind nicht auf Mäusefang, wir sind auf Traumfang, ja, wir nehmen das Land Gottes ein, ja, und er hat dir einen Plan gegeben, der überwältigend ist, und Gott wartet auf die Leute, auf die Menschen, auf die Christen, die anfangen, das Land einzunehmen. Sind wir solche Landeinnehmer? Sind wir Menschen, die wirklich Ja sagen zu dem Traum Gottes, ja, und je übernatürlicher und je unmöglicher, ja, Herr, weißt du, wie sollen denn Wunder passieren? Ich sage dir, Wunder passieren, wo was unmöglich erscheint. Nur dort brauchst du ein Wunder. Ja? Nur dort brauchst du ein Wunder. Du denkst, warum bin ich immer in so einer Situation, wo alles ganz furchtbar ist und wo keiner einen Ausweg, wo ich nie einen Ausweg sehe. Weil Gott Wunder tun will. Ja? Er führt dich nicht da rein, aber wir leben in dieser Welt, ja, und diese Welt ist dem Untergang geweiht scheinbar. Ja? Aber Gott ist der Retter dieser Welt. Weißt du? Er ist ein Held, der rettet. Weißt du? Darauf steht mir. Und wenn der Teufel schreit, ja, Untergang und Krise und Verzweiflung und Hunger und Armut und Traurigkeit und nie wieder freuen und der Sarg ruft schon, ja, dann sagt der Herr, ich bin der Held, der rettet, ja, ich bin der Held, der rettet, ja, egal was die Diagnose sagt, egal was mein Konto sagt, weißt du, fang an, dein Konto anzunehmen, sagt, hier, wenn es im Minus ist, ja, weißt du nicht, wie es bei dir aussieht, ja, ich weiß, dass sich mein Konto füllt, ja, weil es heißt ja schon im Alten Testament, es muss ja geben, du wirst keinen Mangel leiden, weil der Herr dein Hirte ist. Nicht, weil du alles richtig machst, sondern weil Gott dein Hirte ist. Ja, wirst du keinen Mangel leiden. Also nimm dein Land ein, nimm dein Konto ein, nimm deine Gesundheit ein, ja, nimm es ein, ja. Und wie nimmst du es ein? Indem du, ja, ich muss das, glaube ich, nochmal genauer erklären, das heißt ja, das Wort ist wie ein zweischneidiges Schwert, was trennt, ja, Seele und Geist, ja. Ja, Seele und Geist, es scheidet einfach, es scheidet einfach, es scheidet einfach. Und das Wort benutzt du einfach, um zu scheiden zwischen deinen Gefühlen, also zwischen Seele oder zwischen deinem Verstand und dem, was der Geist sagt, was das Wort sagt, weißt du? Du fährst einfach mit dem Schwert des Wortes einfach in deine Situation hinein, ja, und rufst es drüber hinaus aus, ja, und sagst, so ist es, egal wie es aussieht, so ist es, ja. Ja, wenn es um deine Finanzen geht, wenn es um deine Gesundheit geht, ja, du nimmst dir das Wort und scheidest, ja, und dann stehst du drauf, ja. Das ist eigentlich diese Markierung mit dem Glauben, ja. Du entscheidest dich, dem Wort zu vertrauen und nicht deinem Gefühl zu vertrauen, nicht deinem Verstand zu vertrauen, sondern wirklich Gott zu vertrauen, dem Wort zu vertrauen. Weil das Wort ist die Wahrheit, ja. Weil Jesus ist die Wahrheit. Er ist der Weg und die Wahrheit und das Leben, ja. Und Jesus ist das Wort, ja. Und du nimmst das Wort und scheidest. Ja, nimmst den Unglauben raus, ja, setzt den Glauben ein, baust dir dein Reich zusammen. Ja, baust dir das zusammen, was dir Gott gegeben hat. Weißt du, das ist ja eine Aufgabe. Das war so eindrücklich, was Astrid gesagt hat. Ja, und herrscht ja. Er hat sie gesetzt in den Garten, um zu herrschen, wirklich Autorität zu nehmen, ja. Und Autorität geschieht mit Worten, ja, mit Entscheidungen, ja. Deswegen sagt man ja auch zu Führungspersonen, zu Verantwortlichen, sagt man auch die Entscheider, ja. Das sind die Entscheider, weil die treffen die Entscheidung. Und wir sind auch Entscheider. Wir treffen die Wahl. Was glauben wir? Glauben wir der Hühnermentalität oder glauben wir dem Wort Gottes, ja? Glauben wir der Angst oder glauben wir dem Sieg, ja? Glauben wir, dass wir den Sieg in der Tasche haben oder glauben wir, dass es nur noch weiter bergab geht? Das ist nicht die Wahrheit. Es geht bergauf. Es heißt, er hat dich gesetzt zum Kopf und nicht zum Schwanz. Und es wird immer aufwärts gehen mit dir. Immer aufwärts, weißt du. Das ist deine erste Entscheidung, die du triffst. Es wird, wenn du im Kindergarten bist, ja. Kein Kindergarten, ja. Im geistlichen Kindergarten, ja. Da haben wir alle angefangen, ja. In der Krippe haben wir angefangen. Irgendwann triffst du die Entscheidung, dass es aufwärts geht mit dir. Dass es immer nur besser wird, ja. Seid ihr noch dabei? Das sind gute Entscheidungen, ja. Dann entscheidest du dich, dass vor ihm Freude die Fülle ist. Und wenn es vor ihm ist, dann ist es auch vor dir, dass Freude dein Leben bestimmt und nicht mehr Depression und nicht mehr Traurigkeit. Weißt du, du kannst ja mal traurig sein, da hat ja keiner was dagegen, ja. Dann hast du vielleicht auch jemand, der das sagt, freu dich mal endlich wieder, ne? Ja. Ja, raus mit der Depression und dann kannst du auch sprechen, ja. Manchmal versucht der Teufel, Wasser auf dich draufzulegen und dann sprichst du halt, dann proklamierst du, dann nimmst du dein Reich ein, dann nimmst du dein Land ein, ja, und dann sagst du, so und so wird das jetzt laufen, ja, und Schluss mit traurig. Nicht Schluss mit lustig, Schluss mit traurig, ja. Schluss mit traurig. Ja, Schluss mit den Mäusen meiner Wohnung. Ja, mit den geistlichen Mäusen, weißt du, der Teufel versucht dich kirre zu machen. Ja, das ist sein gutes Recht, will ich jetzt nicht sagen, aber das ist halt seine Mentalität, ja. Aber wir haben den Sieg in der Tasche, also nehmen wir das Land ein, ja, und sagen, jetzt ist aber vorbei damit, ja. Jetzt sag ich, wo es lang geht. Hallo, das gehört dazu, erwachsen zu werden, ja. Nicht mehr nur noch Milch zu verkosten, ja, sondern feste Nahrung, weil Gott hat dich gesetzt, ja. Er hat dich gesetzt, zu regieren, zu herrschen und das Land einzunehmen. Deine Seile weit zu spannen, ja, die Matten auszuspannen, das, was auch immer das Bild bedeuten soll mit dem Zelt, da du machst dich einfach weit, ja, du breitest dich aus, ja, du nimmst dein Land ein, ja, was Gott dir gegeben hat und hast das beste Leben, weißt du, das ist eine gute Sache. Seid ihr damit dabei? Ich finde das total faszinierend, ja. Weißt du, guck mal, wer von euch hat ein Traumbuch, ja? Guckt mal drüber, ja. Was stehen da für verrückte Sachen vielleicht drin, ja? Was hat euch Gott gezeigt, was noch nicht da ist? Und sagt, Herr, ich habe lange gewartet, ja. Ich bin dir treu ergeben, Herr. Ich will das jetzt sehen. Sag mir, was ich tun kann. Ich will das jetzt sehen, ja. Ich will das jetzt sehen. Und ich weiß ganz genau, dass es hervorkommt, ja. Ich weiß ganz genau. Und dann fängst du an, weißt du, was auch gut ist? Du fängst an zu danken dafür, ja. Du fängst an zu danken dafür, Herr. Ich danke dir für das neue Gehalt, was kommt, das höhere Gehalt, was kommt, Herr. Ich sehe schon die Nullen hinter der Eins auf meinem Konto immer zahlreicher werden, Herr. Ja, du proklamierst das, weißt du, wie die Leute um Jericho, du wanderst jetzt nicht immer um das Geld rum, aber jetzt als Beispiel, ja, weil das Geld, das fesselt uns immer so, ja. Du kannst dich auch um den Geist der Armut drehen, die ganze Zeit. Aber genauso gut kannst du sagen, Herr, ich vertraue dir hundertprozentig, dass es immer mehr wird. Ja, ich danke dir für den neuen Job, den ich kriege. Ja, ich freue mich so auf den neuen Job, der kommt. Ja, der ist schon da, der ist schon gebacken, der ist schon fertig. Ja, ich danke dir für meinen neuen Chef, den ich kriege. Ja. Ich danke dir für die neuen Beziehungen, die ich haben werde. Ja, ich danke dir für den neuen Fokus im Geist. Ja, ich danke dir für meinen Dienst. Ja, ich danke dir, dass ich es jetzt anpacken kann. Ja, und dann geh mal Schritte. Fang mal an, die Projekte anzugehen, die dir Gott gegeben hat. Ja. Jetzt ruhiger. Ja. Und Gott spricht jetzt zu euren Herzen, was er euch gezeigt hat, was er euch schon lange gezeigt hat, ja, wo euer, Marion hat es gesagt, wo euer Herz dafür brennt, ja, wo einfach da ist. Und du hast es auch versucht wegzukriegen, weil du irgendwann hast du gedacht, das ist gar nicht von Gott, weil es gar nicht kommt oder so, aber es brennt immer noch auf deinem Herzen, ja. Christus gar nicht weg, also stell dich dazu, ja, und sprich das Wort drüber aus und geh da hinein und nimm das Land ein. Seid ihr da dabei, wirklich diese kühnen Landeinnehmer zu sein, mutig und stark drauf zuzugehen, ja, uns dir nicht mehr nehmen zu lassen. Seid ihr da dabei? Amen. Preis dem Herrn, preis dem Herrn. Gott ist echt gut. Ja, Gott ist gut. Weißt du, das war die größte Offenbarung, die ich hatte, dass Gott gut ist. Ich sage früher echt nicht geglaubt, dass Gott gut ist. Ne? Ich habe schon lange Gott geglaubt gehabt, aber irgendwie habe ich immer gedacht, ja, so ganz, ja. Aber dann, das, wo ich erkannt habe, dass Gott wirklich gut ist, weißt du, und er ist wirklich gut, ja. Und die zweite große Erkenntnis war, dass ich gemerkt habe, der steht total auf mich. Ja. Der steht auch total auf dich, weißt du, der mag dich nämlich, weißt du, das war auch so eine Erkenntnis, Gott mag dich nämlich, ja, vielleicht kannst du dich nicht so leiden, aber Gott kann dich total leiden, der steht auf dich. Sag's mal zu deinem Nachbar, Gott steht auf dich, Gott steht auf dich, der steht total auf dich, weißt du. Und er ist begeistert, wenn er dich sieht, weißt du? Er ist begeistert, wenn er dich sieht. Und wenn er von dir hört, wenn er Post von dir bekommt, ist er begeistert. Wenn er einen Anruf bekommt, ja. Ich frage mich immer, er ist der Schöpfer der ganzen Welt. Er koordiniert hier den ganzen Laden, ne? Das ganze Universum, ne? Und er hat trotzdem immer Zeit, wenn ich komme, ja? Wenn ich zu ihm komme, Herr, wie sieht denn das so für die kleinsten Fragen, ja? Und du denkst, wie kannst du damit zu Gott kommen, ja? Ja. Oder musst du auch selber was auf die Reihe kriegen und sagst, Herr, hilf mir da jetzt, ich brauche deine Hilfe, ja, ich brauche deine Unterstützung, ich brauche dich einfach, ja, ich kann ohne dich nicht mehr sein. Und dafür hat er Zeit, ja, er hat Zeit für dich, weil er auf dich steht, weißt du, es kann gar nicht anders sein, ne, es kann gar nicht anders sein, ja, der ist so anders, als wir ihn kennengelernt haben vielleicht oder gehört haben von ihm. Genau, und wir wollen Gott Danke opfern, wir wollen ihm unsere besten Güter geben, ja, und eine Sammlung jetzt einnehmen, ja, frag einfach den Heiligen Geist, du kannst ihm fragen, was du geben darfst, ja, weil geben ist einfach auch eine schöne Sache, Gott zu geben ist eine schöne Sache, in sein Reich zu sehen ist eine super Sache, ja, genau, frag einfach den Heiligen Geist, unter dem Stuhl liegt eine Verpflichtungserklärung, die kannst du ausfüllen, du kannst ein paar geben. Für euch am Livestream werden die Informationen eingeblendet. Ja, ihr könnt überweisen, per PayPal bezahlen oder per Kreditkarte. Könnt ihr Gott geben, ja, Dank opfern einfach. Genau, das ist eine gute Sache. Und dann gehen wir die einmal durch. Genau, ich lese euch dabei noch das eine oder andere Zeugnis vor. Hier schreibt jemand, hallo zusammen, hallo. Als Marion am Sonntag für mich betete, stellte sie fest, dass meine Beine nicht gleich lang waren. Und während sie meine Füße in den Händen hielt, wurden die Beine bereits auf die gleiche Länge gebracht. Das ist was völlig Übernatürliches, ist euch das klar? Weißt du, Marion hält sie einfach in der Hand und die Beine kommen auf die gleiche Länge. Ist doch der Hammer, ja? Einfach so. Und das hat enorme Auswirkungen auf meine Beweglichkeit seither. Es ist so eine Freude, die Verbesserung beim Gehen, Schlittschuhlaufen und Treppensteigen einfach bei allem zu merken. Das ist für mich eine richtig große Heilung. Es gibt ja nur große Heilungen, ja. Eine starke Veränderung passiert für dich, Gott, wirklich täglich preise. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ja. Ein Mann hat neue Reifen in der Kfz-Werkstatt bekommen. Nach kurzer Zeit fangen die Reifen an, Luft zu verlieren. Er kam zur Werkstatt zurück. Sie haben geschaut, nichts gefunden. Kurze Zeit waren wieder 0,4 bis 0,5 Bar nämlich an Luft verloren. Geht dann nochmal in die Werkstatt und wieder nichts. Beim dritten Mal wieder das gleiche Problem. Dann erinnert er sich, dass er Vollmacht hat. Hallo, erinnert sich, dass er Vollmacht hat und proklamierte und er befüllt die Reifen wieder und die sind völlig in Ordnung. In Jesu Namen befüllte die Reifen, ne? Nicht mit dem Luftschlauch, in Jesu Namen. Ne? Und zu seiner Überraschung haben die Reifen sich von alleine auf 0,4 mehr als sonst erhöht, ja, und die Luft hält seitdem übernatürlich nachgepumpt. Weißt du, ist doch der Hammer, Gott pumpt deine Reifen übernatürlich auf, ja. Für sowas hat er Zeit, ja, obwohl er die ganze Welt regiert. Wie sehr muss Gott auf diesen Mann stehen, ja. Der ist ja völlig hin und weg, ja, wenn Gott deine Reifen aufpumpt, ja. Begeistert euch das nicht? Liebe Glory Life Gemeinde, lieber Pastor Georg Karl, seit Jahren litt ich an einer schweren Histaminintoleranz und vielen Lebensmittelunverträglichkeiten. Das heißt, ich konnte praktisch nichts essen, was ich nicht selber sorgsam zubereitet hatte. Außer Hausessen war nicht möglich. Unverträgliche Lebensmittel erzeugten starke Bauchkrämpfe, Durchfall und Erschöpfungszustände. Wer weiß, dass es wirklich schlimm ist, sowas. Ich war davon überzeugt, dass ich im Glauben in dem Herrlichkeits- und Heilungsgottesdienst im Livestream am 11.12. durch Gottes Herrlichkeit von meiner Histaminintoleranz und den Lebensmittelunverträglichkeit geheilt werden würde. Ich sage es nochmal. Ich war davon überzeugt, ja, dass ich im Livestream bei diesem Gottesdienst geheilt werden würde. Sie hat ihr Revier markiert, ja. Sie hat es markiert im Glauben, ja. Ja, ich werde geheilt, weißt du? Sie hat es einfach beschlossen, ja. Sie hat es einfach beschlossen, ja. Während des Gottesdienstes habe ich körperlich nichts wahrgenommen. Also nichts gemerkt, nichts gespürt. Aber 4 Tage später habe ich im Glauben, sie hat nochmal markiert, eine große Portion eines sonst schwer unverträglichen Lebensmittels gegessen. Und das will wirklich was heißen. Und es bestens vertragen, weißt du, im Glauben gegessen, eine große Portion. Seitdem esse ich jeden Tag weitere Lebensmittel, die ich vorher nicht essen konnte und erweitere so meinen Speiseplan. Weißt du, sie breitet ihr Revier aus. Lass dir doch nicht gefallen, dass du bestimmte Sachen nicht vertragen kannst zu essen, ja. Sondern geh im Glauben darauf zu und nimm dein Land ein, ja. Und sie hat diese Symptome niemals wieder bekommen. Alles ist gut nach dem Essen. Preis dem Herrn. Gott ist gut, weißt du. Gott ist echt gut. Der Hammer. Gut, streckt eure Hände aus. Wir beten für die Sammlung. Vater, ich danke dir für diese Sammlung, für jeden einzelnen Geber, Herr. Und ich danke dir für Versorgung im finanziellen Bereich, ja. Für Füllung der Konten, für Füllung der Haushaltskasse, Herr. Ich danke dir für Speicher, die gefüllt werden, für Öltanks, für Gasthermen, die gefüllt werden, Vater. Ich danke dir für die Versorgung, Herr. Und dass wir uns keine Gedanken mehr machen müssen, weil du der Herr bist, weil du gesiegt hast, Herr, weil wir in deinem Reich leben. Amen. Amen. Amen. Jetzt kommt noch der Tobi mit den Ansagen. passt gut auf, wie es weitergeht. Und zwar am Sonntag. Ja, gut aufpassen. Am Sonntag, 10 Uhr, haben wir wieder Herrlichkeitsgottesdienst mit anschließendem Heilungsdienst hier im Zentrum. Also ladet eure Freunde, Bekannten und Verwandten mit ein. Parallel dazu haben wir wieder Kindergottesdienst für alle Kinder zwischen 3 und 16 Jahren. Die Anmeldung dafür ist 9.45 Uhr bis 10 Uhr. Am Sonntag startet außerdem auch unser diesjähriges Danielfasten. Ihr findet die Essensrichtlinien und die Gebetsanliegen dann am Sonntag, also heute noch nicht, aber am Sonntag liegen sie am Welcome-Tisch aus zur Mitnahme für alle. Und genau, für alle, die nicht vor Ort sein können, sind die Dokumente auch dann, die werden dann bis Sonntag auf unserer Homepage abrufbar sein. Also für alle, die euch hier am Livestream zuschaut. Genau, starten wir mit Danielfasten. Dann nächste Woche sind am Dienstag wieder ab 19 Uhr Gloryhäuser an verschiedenen Orten in der Region und darüber hinaus. Ihr findet eine Liste aller Gloryhäuser an unserer Pinnwand draußen oder auf unserer Website. Da könnt ihr wunderbare Gemeinschaft erleben in einer herrlichkeitserfüllten Atmosphäre. Jeder ist zu den Gloryhäusern herzlich willkommen. Wenn du noch keins hast, schau einfach, wo eins in deiner Nähe ist und sei mit dabei. Am Donnerstag haben wir dann ab 19 Uhr wieder ein Gebet für ein frisches Wirken des Geistes in den Nationen. Wir beten weiterhin auch dieses Jahr für eine mächtige Erweckung, für eine neue Ebene der Kraft und der Herrlichkeit in unser aller Leben. Also seid da mit dabei. Das Gebet ab 19 Uhr und dann 19.30 Uhr haben wir dann wieder Glory Life Schule. Das wird ein spezieller Gebetsabend sein. Also seid auch da mit dabei. Genau. Anmeldung zur Schule, gibt es ein Formular, was draußen am Infotisch ausliegt, oder ihr könnt es online machen über die Website schule.loylife.net. Genau, als kleine Vorschau schon, vielleicht für alle, die hier zuschaut und aus der Nähe von Augsburg kommt, unsere Pastoren werden nächste Woche Freitag in Augsburg sein zum Herrlichkeitsgottesdienst um 18.30 Uhr in der Eberlestraße 27 im Dierichgelände, Haus Nummer 2. Eingang Books and Beans. Wer hier vor Ort ist, kann auch gern Flyer mitnehmen, die draußen am Infoständer ausliegen. Und dann laufen die Fernsehshows, die 19 Fernsehshows mit dem Pastor Georg, Growing in Glory. Die gibt es jetzt auf dem Rumble-Kanal. Gibt es jetzt einen eigenen Rumble-Kanal. Könnt ihr finden, wenn ihr auf rumble.com geht und nach Growing in Glory sucht. Genau, ist ein einzelner Kanal. Ihr findet den Link auch eingeblendet. Da könnt ihr die Fernsehshows abrufen. Alle anderen wichtigen Termine findet ihr im Aufbruch für Januar und Februar, der draußen am Infoständer ausliegt. Gut, dann wende dich mal deinem Nachbarn zu und sag ihm, du bist ein Landeinnehmer. Du ergreifst die Dinge, die Gott für dieses Jahr für dich vorbereitet hat. Du bist ein Herrscher und herrschst über die Dinge. Und du gehst, verkündest das Evangelium. Und das machst du heute, morgen, die ganze Woche und bis Jesus wiederkommt. Amen. Ich wünsche euch den allerbesten Abend, auch hier im Livestream. Bis zum nächsten Mal. Amen.